1. Dies Anweisung rich tet sich nunnen uk, Priester. 2. Wenn nicht zu horten des uk nicht von hazen wichtig ist, meinem Namen zu erweisen, sprich der Herr Scheren, dann word ich einen Flutsch über uk senden und your Einkunft verfluchen, tat sacklich habe ich sie bereits verflucht, weil es nicht ernst nimmt. 3. ICH word your natch common bedrohen und uk den kot your opfer fest ins gesicht streuen, j, word it zusammen mit diesem unrat entfernt where den. 4. Dan word it okennen, das ICH dies anweisung erlassen habe, damit mein Bund mit Levi bestehen bleibt, sprich Herr hier Scheren. 5. Der Bund, den ICH mit Levi schloss, versprach im Leben und Frieden, ICH gab ihm dies, damit mich furchtet und meinen Namen furchtig respektiert, und tat dies auch. 6. While war in seinem Mund, und kein Luge fand sich auf seinen Lippen, erlebte untadelig und aufrichtig nach meinem Willen und fertivil von der ungerechte Keat weg. 7. Den die Lippen eins Priesters sollen wissen bewehren, und man erwartet von seinem Mund unterweisung, die der Boot des Herrn der Hirscheren ist. 8. Abside von rechten Weg abgewichen und hat dirt your Lehrwiel zum Strauchung gebracht, hat den Bund mit Levi gebroken, sprich Herr der Hirscheren. 9. Die Schalb habe ich uk auch beim ganzen Volk in Verachtung fallen lassen, weil mein Wedge nicht befolten in ihr unterweisung partisch side. 10. Haben wir nicht all den selben Vater? Hat uns nicht einen deselbe Gott erschaffen? Warum handeln wir dann untrue zueinander und in Tweihen den Bund unser Vorfahren? 11. Judah hat trulosig Keat began gen, und graul taten Worden in Israel und Jerusalem verrubt, den Judah hat das Heilige des Herrn in Tweet, in dem es Frauen fremde Gotte geheiratet hat, die es liebte. 12. Moge der Herr Jeden, der dies Tite, aus den Zelten Jacobs ausrotten, so will den Zugen als auch den Antwortenden, selts diegenigen, die dem Herrn der Hirscheren opfer darbringen. 13. Zweitens tat erfolgens, bedeck den Alter des Herrn mit Tranen, Weinen und Sufsen, weil ihr Opfer nicht mehr wohlwollend ansiert und kein angenehmen Gaben mehr aus ihrer Hand nimmt. 14. Fragt, warum? Weil Herr Sage des Bund zwischen dir und Frau Dana Jug and War, du nun untrue geworden bist, obwohl sie den Lebensgefahrten und den einen Bund verbindet Frau ist. 15. Hat nicht einen deselbe Gott uns das Leben gegeben und erhalten? Und was verlangt dieser ein? Gott geweiht nach kommen. Darum achtet auf euren Geist und seid Frau ihr Jug und niemals untrue. 16. Den ICH hossi scheiding, sprich Herr, Gott Israels, und den, sein gewand mit gewalt bedeckt, sprich Herr hier Scheren. Darum achtet auf euren Geist und seid niemals untrue. 17. Hat den Herrn mit ihren Worten ermüdet und fragt noch, womit haben wir ihn ermüdet. In dem sagt, Jeder, Boses tat, ist dem Herrn wohlgefällig, und in solchen hat Freud, oder wo ist Gott des Gerichts.